Das Rote Kreuz der DVK erhöht die Fähigkeit des Noteinsatzes angesichts der Katastrophe. Es erneuert in enger Zusammenarbeit mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften die Pläne für Notfälle und verbessert ständig System und Methoden für Noteinsatz. In den Wohngebieten mit großer Katastrophengefahr werden die Rotkreuz-Rettungsgruppen organisiert. Man sorgt dafür, dass die Mitglieder des Roten Kreuzes, freiwilligen Helfer und Experten für Katastrophenverhütung durch verschiedene Lehrgänge und Übungen in der Katastrophenzeit die Aufgaben für Wasserhygiene, Gesundheitsschutz und Rettung befriedigend erfüllen. Das Frühwarnsystem, das früher hauptsächlich für Hochwasserschäden bestimmt war, wurde für verschiedene Gefahren und Bereiche erneuert. Durch die Herausgabe und Verbreitung verschiedener Nachschlagewerke über Katastrophenverhütung erhöht man das technische Niveau der freiwilligen Helfer und Katastrophenexperten und bereichert das Wissen der Bewohner über Katastrophen.